sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im März 2020 geht es um den Mietendeckel, Schiele zwischen Vergangenheit und Zukunft, dem viralen Kapitalismus und der CDU in Sachsen-Anhalt und ihrem Verhältnis zur AfD. Auch heute früh wurde wieder ein Eilantrag von Immobilienbesitzern gegen den Berliner Mietendeckel zurückgewiesen. In seinem ersten Artikel aus der aktuellen Konkret geht es um genau diesen Mietendeckel. Und der Artikel heißt Miete deckel dich. Warum reguliert der Berliner Senat den Wohnungsmarkt? Revolution auf dem Wohnungsmarkt, titelte die Taz am Tag nach der Einführung eines öffentlich-rechtlichen Mietpreisrechts durch den rot-rot-grünen Senat in Berlin. Während die linksliberale Presse den sogenannten Mietendeckel als Ergebnis jahrelanger Proteste feierte, warnte die konservative Journalie vor der Auferstehung des Sozialismus und einer kalten Enteignung der Immobilienbesitzer. Ohne Zweifel ist der Eingriff in den Wohnungsmarkt ein Erfolg der gut organisierten Berliner Mieterbewegung, die an der Betroffenheit der Menschen ansetzt und es versteht, die individuellen Auseinandersetzungen zu einem gemeinsamen Anliegen zusammenzuführen. Doch ist der Mietendeckel tatsächlich der Einstieg in die Sozialisierung der Wohnungsversorgung, wie einige Linke hoffen und das Kapital fürchtet? Und warum reguliert gerade der Staatsapparat der Hauptstadt, in der es vergleichsweise moderate Durchschnittsmieten gibt, den Wohnungsmarkt so drastisch? Ein Blick auf die Logik staatlicher Eingriffe in die kapitalistische Wohnungsversorgung kann Hinweise liefern. Das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin, wie der für 5 Jahre geltende Mietendeckel offiziell heißt, enthält im Wesentlichen 3 Punkte. Eine Begrenzung, die die Mieten für 2 Jahre einfriert und ab 2022 eine jährliche Erhöhung um 1,3% zulässt, die Einführung von Mietobergrenzen, gestaffelt nach Baujahr, Ausstattung und Lage, die bei Neuvermietungen gültig sind. Als 3. Element kommt voraussichtlich ab November diesen Jahres die Möglichkeit zur Absenkung von überhöhten Mieten hinzu. Sie greift, wenn der Mietzins die Mietobergrenze um mehr als 20% übersteigt. Kurz vor dem Beschluss im Abgeordnetenhaus modellierte die Koalition den Mietendeckel zu einem Verbotsgesetz, sodass jeder Verstoß gegen die Regelungen eine Ordnungswidrigkeit darstellt und von den Bezirksämtern mit einem Bußgeld von bis zu 500.000 Euro geahndet werden kann. Dafür müssen Mieter Verstöße jedoch selbst anzeigen und ihre Vermieter eigenständig zur Mietanpassung auffordern. Reagieren diese nicht, können die Mieter ihre Miete auf eigenes Risiko bis zur Obergrenze absenken oder müssen vor Gericht ziehen, um eine Absenkung zu erzwingen. Der neue regulatorische Dreischritt geht weit über die bisherigen nahezu wirkungslosen Regelungen wie die Mietpreisbremse hinaus. Durch die Obergrenzen wird das Geschäftsmodell Verdrängung von Altmietern und Neuvermietung zu Höchstpreisen unrentabel. Die Aussetzung von Mieterhöhungen und das Kappen der Modernisierungsumlage, dem Motor der Verdrängung, auf 1 Euro, dürfte die Mietpreisspirale für die 5-jährige Wirkungsdauer stoppen. Historisch betrachtet sind ordnungspolitische Eingriffe in den Wohnungsmarkt zu Krisenzeiten nicht neu. Als Reaktion auf die drastische Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg wurde in der Zwischenkriegszeit das System der Wohnungszwangswirtschaft eingeführt, das durch Mietpreiskontrollen, Eingriffe in die Wohnraumbewirtschaftung und Ausbau des Mieterschutzes, Mietentwicklung und Wohnungszuweisung regulierte. Ursprünglich als zeitlich begrenzte Notstandsmaßnahme geplant, blieben die öffentlichen Eingriffe mit einigen Modifikationen bis 1960 in Kraft und wurden erst, nachdem die massive Wohnungsbauförderung nach dem Zweiten Weltkrieg die gröbste Wohnungsnot beseitigt hatte, im Rahmen des Lücke-Plans sukzessive abgeschafft. In West-Berlin unterlagen Altbauten bis 1988 einer Mietpreisbindung. Eine bis heute lesenswerte politökonomische Analyse der Determinanten der Wohnungsversorgung stellte 1975 klar, Die staatliche Mietpreispolitik hebt den Charakter des Mietwohnhauses als Leihkapital in Warenform nicht auf. Sie kann allenfalls den Verwertungsprozess regulieren und in Krisen hervortretende Auswüchse einer nach Rentierlichkeitskriterien betriebenen Wohnungswirtschaft abzuschwächen versuchen. Öffentliche Eingriffe in die kapitalistische Wohnungsversorgung sind temporär und dienen der Stabilisierung des Wohnungsmarktes. Historisch beugten sie sozialen Unruhen vor, sicherten die Reproduktion der wahren Arbeitskraft und die des Soldaten durch Beseitigung gesundheitsschädlicher Wohnverhältnisse. Die Verwertung der wahren Wohnraum steht grundsätzlich jedoch nicht zur Disposition. Die Grenzen der regulatorischen Eingriffe liegen laut den Autoren Brede, Kuhaupt und Kujat in den ökonomischen Verhältnissen der Wohnungswirtschaft, die eine Verzinsung des in den Wohnungen angelegten Kapitals verlangen. Wie es in politische und ökonomische Determinanten der Wohnungsversorgung heißt. Eine Ausnahme bildet das rote Wien der 20er Jahre, in dem die Austromarxisten durch den Friedenszins und den Ausbau des Mieterschutzes privaten Wohnungsbau und Vermietung unrentabel machten und stattdessen durch ein steuerfinanziertes kommunales Wohnungsbauprogramm innerhalb von 15 Jahren 60.000 Gemeindewohnungen als marktfernes Wohnungssegment schufen. Der Mietendeckel hingegen verfolgt in seiner jetzigen Form nicht das Ziel, privates Kapital vom Wohnungsmarkt zu verdrängen. Er begrenzt lediglich temporär dessen Verwertungsmöglichkeiten, um dem durch die Wohnungsnot hervorgerufenen Kräfteungleichgewicht von Mieterinnen und Mietern einerseits und Vermieterinnen und Vermietern andererseits sowie der drohenden Verdrängung einkommensschwacher Bevölkerungsschichten wirksame Maßnahmen entgegenzusetzen, wie es in der gesetzlichen Begründung heißt. Der jährliche Mieterhöhungsspielraum ab 2022 schützt die Eigentümer vor einer Entwertung ihres Besitzes. Hinzu kommt eine Härtefallregelung, die greift, wenn Vermieter durch die Regelungen marktübliche Wertsteigerungen und Renditen nicht erzielen können. In diesen Fällen dürfen Mieterhöhungen über die Obergrenzen hinaus vorgenommen werden. Die Differenz übernimmt der Fiskus in Form einer Subjektförderung für die betroffenen Mieter. Neubauten, die nach 2014 fertiggestellt wurden, sind gänzlich von den Regularien ausgenommen und vermehrte private Investitionen in den Wohnungsbau von der Politik ausdrücklich gewünscht. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass der Staat mit dem Mietendeckel nicht nur sozialpolitische Ziele verfolgt und um die Gunst des Staatsvolks buhlt, sondern auch Standortpolitik betreibt. Die einer linken Gesinnung gänzlich unverdächtige grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp beteuerte gegenüber der dpa, man sollte Berlin als Stadt und als Standort nicht schlecht reden. Alle Metropolen weltweit haben das Thema Mietenkrise ganz oben auf der Agenda und reagieren darauf mit regulativen Maßnahmen. Die Höhe der Mieten sei für eine Großstadt auch eine Standortfrage. Wie in vielen anderen Metropolen weltweit geht in Berlin die Schere zwischen Reallohn und Mietentwicklung immer weiter auseinander. Während die verfügbaren Haushaltseinkommen zwischen 2013 und 2017 um 8,3% wuchsen, stiegen die Angebotsmieten im gleichen Zeitraum um 24,5% und die Bestandsmieten um 15,3%. Die Verkaufspreise stiegen sogar um 50%. Die Verwendung der Ware Wohnraum als reines Spekulationsobjekt gefährdet zunehmend ihre reproduktive Funktion als Behausung und schadet dem Standort. Viele Unternehmen klagen über die Wohnraumknappheit in der Stadt, die den Zuzug von angeworbenen Arbeitskräften erschwert. Das Wanderungssaldo nimmt aufgrund der Krise am Wohnungsmarkt Jahr für Jahr ab. Immer mehr Zuziehende weichen auf das Umland aus. Die vergleichsweise günstigen Lebenserhaltungskosten waren in der Vergangenheit ein wichtiger Vorteil in der internationalen Städtekonkurrenz und sorgten für Berlins hohe internationale Attraktivität. Die Unternehmensberatung McKinsey bezeichnete die niedrigen Lebenshaltungskosten noch 2013 als das wichtigste Asset der Stadt. Die von prekären Arbeitsbedingungen geprägte Wachstumsbranchen in Kreativindustrie, Tourismus und Start-up-Sektor fanden ideale Bedingungen für ihre Entfaltung. Es lässt sich feststellen, dass der Staat des Kapitals die gesamtgesellschaftliche Reproduktion in der allgemeinen Linie des gemeinsamen Interesses aller Einzelkapitale an der Akkumulation organisiert, wie Johannes Agnoli in seinem Text Staat und Kapital 1975 analysierte. Folgt man dieser These, kommt der Berliner Senat mit der Regulation der Mieten seiner Rolle als Gesamtorganisator nach und wendet sich im Sinne der Reproduktion des Gesamtkapitals gegen die Einzelinteressen der Immobilienwirtschaft, die in einer Notsituation extra Profite erzielt. Die Spitzen der rasanten Mietentwicklung der letzten Jahre sollen gekappt werden, um die Attraktivität des Standorts zu erhalten. Mit der Regulation der Mietenentwicklung liegt Berlin international wie bundesweit im Trend. New York war die erste globale Metropole, die im vergangenen Jahr die Mietenentwicklung durch ein Gesetz regulierte, das dem Mietendeckel ähnelt, aber weit weniger in die Verwertung eingreift. Die Berliner Wohnungsbausenatorin Katrin Lompscher, Linke, gab kürzlich bekannt, dass international viele Städte den Berliner Vorstoß mit großem Interesse verfolgten und in Austausch mit der Berliner Stadtregierung stünden. In München erhielt ein Volksbegehren für einen Mietenstopp in der ersten Stufe mehr als doppelt so viele Stimmen wie benötigt. Offenbar geht die Wohnungspolitik in eine neue Phase der Re-Regulierung über, die in der Wohnungsforschung als postneoliberal beschrieben wird. Bundesbauminister Horst Seehofer, CSU, äußerte in einem Interview mit der Welt am Sonntag: Wenn wir den Markt rein kapitalistischen oder neoliberalen Regeln überlassen, nach denen im Prinzip immer der Stärkere gewinnt, entspricht das nicht meiner Auffassung von sozialer Marktwirtschaft. Nach der Einführung einer Kappungsgrenze für Modernisierungskosten, der Verschärfung der Mietpreisbremse und der Ausweitung des Betrachtungszeitraums für die Berechnung des Mietspiegels von 4 auf 6 Jahre forderte eine Initiative der CSU nun eine Verschärfung des Wuchermietparagraphen. Diese Gesetzesvorhaben können als Versuche gewertet werden, der Diskussion um radikalere Maßnahmen wie den Mietendeckel, die Enteignung von großen Wohnungsunternehmen oder einem kommunalen Wohnungsbauprogramm den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mit welchen Mitteln der Staat eine Stabilisierung des Wohnungsmarktes zu erreichen versucht, ist letztlich immer eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse. Berliner Mietendeckel kommen wir zu Schiede und der Graswurzelrevolution, also der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster vom März. Und dieser Artikel heißt Schiede zwischen Vergangenheit und Zukunft. Schiede kommt nicht zur Ruhe. Seit mehr als 4 Monaten halten die umfangreichen sozialen Proteste in Schiede an. Mittlerweile zwar nicht mehr täglich, aber noch jeden Freitag kommt es auf den Straßen der chilenischen Städte zu massiven und teilweise gewalttätigen Protesten und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Man kann schon jetzt absehen, dass den Protesten in Chile eine neue globale Modellfunktion zukommt. Sie lassen sich weder mit den Demonstrationen in Frankreich noch mit der orangenen Revolution in der Ukraine oder dem arabischen Frühling vergleichen. In Chile finden die weltweit ersten massiven Proteste gegen die unmenschlichen Auswirkungen des Neoliberalismus statt. Ein Neoliberalismus, der in Chile fast unter Laborbedingungen funktionieren konnte und ohne dessen Entstehungsgeschichte sich die aktuellen Proteste nicht erklären lassen. Die historische Analyse ist entscheidend, um die aktuelle Situation in Chile zu verstehen. Wichtig sind dabei 3 Elemente, die alle zum unmittelbaren Erbe der Diktatur unter Augusto Pinochet 1973 bis 1990 zählen und die Chile zum neoliberalen Vorzeigeland gemacht haben. Zum einen die neoliberale Sozialgesetzgebung der Diktatur, die das Leben der Chilenen noch heute bestimmt. Zum anderen die aktuelle Verfassung Chiles, die 1980 unter der Diktatur erlassen wurde. Und zum dritten die Menschenrechtsverletzungen, die in der Repression der aktuellen Krise wieder verstärkt aufgetreten sind und schon während der Diktatur die Funktion hatten, die neoliberalen Maßnahmen zu schützen. Auf den Neoliberalismus und die chilenische Verfassung soll hier näher eingegangen werden. Dem chilenischen Militär und seinen zivilen Unterstützern ging es während der Diktatur um eine revolutionäre Umwandlung Chiles mit dem Ziel, zu verhindern, dass es der Linken nochmals möglich wäre, auf demokratischem Weg an die Macht zu kommen. Die Erfahrung der Zeit der Regierung Salvador Allende 1970 bis 1973, der als erster sozialistischer Präsident auf demokratischem Weg an die Macht gekommen war und eine demokratische, legale Umwandlung der Gesellschaft hin zum Sozialismus anstrebte, war maßgeblich für die Politik der Militärdiktatur. Die Möglichkeit einer erneuten linken Regierung in Chile sollte in den Augen der Militärs und ihrer zivilen Unterstützer mit allen Mitteln verhindert werden. Eine zentrale Säule war dabei die Wirtschafts- und Sozialpolitik, die ab 1975 von einer Gruppe ziviler Wirtschaftsexperten, von denen viele an der Universität in Chicago unter Milton Friedman studiert hatten, den sogenannten Chicago Boys, implementiert wurde. Das diktatorisch regierte Chile wurde dabei zu einem Experimentierfeld mit Laborbedingungen für die von Friedman inspirierte orthodoxe neoliberale Wirtschaftspolitik. Entscheidendes Credo war ein absolutes Vertrauen in die freie Marktwirtschaft und die subsidiäre Rolle des Staates. Um die noch aus der Allende-Zeit geerbte hohe Inflation einzudämmen, setzten die Chicago Boys auf eine radikale Kürzung der öffentlichen Ausgaben, der Sozialkosten und der Subsidien. Gleichzeitig wurde die chilenische Wirtschaft für Investitionen und Kredite aus dem Ausland geöffnet, die Arbeitsmarktbeziehungen dereguliert und über den Rückzug des Staates die Privatwirtschaft gestärkt. Diese Schockpolitik führte zu einer drastischen Rezession, zu einer hohen Arbeitslosigkeit und einem immensen Anstieg der Armut, erreichte aber nach einigen Jahren das Ziel der Eindämmung der Inflation. Möglich war diese Schockpolitik nur aufgrund der brutalen Repression der Diktatur, die den Widerstand von Gewerkschaften oder Bevölkerung gegen die drastischen Maßnahmen verhinderte. Die prinzipiellen Leitlinien der chilenischen Wirtschaftspolitik basierten auf der Idee der wirtschaftlichen Freiheit und der Überlegenheit von technokratischen Wirtschaftsexperten gegenüber politischen Akteuren, was beides dazu führte, dass sich der Staat komplett aus der Regulierung der Wirtschaftsbeziehungen heraushalten sollte. Entscheidend dafür war der Glaube an den Markt als neutrale Regulierungskraft, die auf gerechte Weise die Ausübung der wirtschaftlichen Freiheit garantieren würde. Soziale Ungleichheiten wurden dabei in Kauf genommen. Denn die Chicago Boys waren davon überzeugt, dass die Ungleichheiten, die durch den Markt generiert werden und die damit einhergehende soziale Hierarchisierung, Resultat einer Ordnung wären, die durch einen neutralen und damit gerechten Mechanismus kreiert wurde. Dieser Glaube führte dazu, dass sämtliche Staatsleistungen, insbesondere auf sozialem Gebiet, nicht mehr als soziale Rechte, sondern als Wirtschaftsleistungen konzipiert wurden, deren Preis über den Markt geregelt würde. Und die somit auch von privaten Unternehmen angeboten werden könnten. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wurden Anfang der 1980er Jahre nicht nur die Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen flexibilisiert, sondern auch die staatlichen Sozialaufgaben privatisiert. Das Rentensystem wurde 1981 von einem intergenerationellen Solidaritätsprinzip hin zu einem privatisierten Rentenmodell umgestellt, in dem jeder Arbeitnehmer nur noch individuell für seine Rentenersparnisse zuständig ist. Die Chilenen mussten ab diesem Zeitpunkt einen Anteil ihres Lohns in einen privaten Rentenfonds zahlen, der über Investitionen dafür sorgen würde, dass damit die Pension des Arbeitnehmers bezahlt werden könnte. Tatsächlich funktionierte das System nur in dem Sinne, dass die privaten Rentenfonds zu einem der größten Kapitalbesitzer der chilenischen Wirtschaft wurden und über Investitionen in Banken und Infrastruktur enorme Gewinne für ihre privaten Besitzer erwirtschaften konnten. Ihre eigentliche Funktion, die Sicherung einer ausreichenden Rente, erfüllten sie nicht, sodass in Chile heute ein Großteil der Arbeitnehmer mit einer Rentenzahlung leben muss, die weit unter dem Existenzminimum liegt. In ähnlicher Weise wurde das Gesundheits- und Erziehungssystem reformiert. Beide Güter wurden der Verantwortung der einzelnen Familie zugeschrieben und der Staat sollte nur noch für den ärmsten Teil der Bevölkerung eine Grundversorgung im Zugang zu Ärzten, Krankenhäusern und Schulen garantieren und bezahlen. Die Privatisierung des Gesundheitswesens und der Schulen und Universitäten führte dazu, dass die Qualität der ärztlichen Versorgung und der schulischen Ausbildung direkt von den Zahlungsmöglichkeiten des Elternhauses abhing. Die Zementierung der sozialen Ungleichheiten wurde dabei aufgrund der propagierten, in erster Linie wirtschaftlichen Freiheit des Individuums in Kauf genommen. Diese konsequent rechte Politik war nur möglich unter den Bedingungen einer autoritären Diktatur, die jeglichen Widerstand der betroffenen Bevölkerung durch staatliche Repression erstickte. Diese neoliberale Ausrichtung der Wirtschaft forcierte dermaßen die sozialen Ungleichheiten, dass zum Ende der Diktatur über 40% der Chilenen unterhalb der Armutsgrenze lebten. Um zu verstehen, warum der Neoliberalismus in Chile auch in den 30 Jahren Demokratie seit 1990 nicht verschwand, muss man auf mehrere Gründe verweisen. Zum einen wirkte der internationale Trend nach dem Zerfall des real existierenden Sozialismus auch in Chile. Dieser räumte dem neoliberalen Kapitalismus eine Vormachtstellung ein, die ja auch in Europa immer stärker zu spüren ist. Zum Zweiten übernahmen in Chile auch die demokratischen Politiker der Linken sehr schnell die neoliberalen Prinzipien, da sie als Teil der Elite meist selbst von ihren Auswirkungen profitierten. Zum Dritten muss man den politischen Rahmen bedenken, den die Diktatur der Demokratie in Chile hinterlassen hat und der sich in der Verfassung von 1980 manifestiert. Diese Verfassung geht zum großen Teil auf die Inspiration des Chefideologen der Diktatur, Chaim Guzmán, zurück, der eine autoritäre und geschützte Demokratie ausgearbeitet hatte. Guzmán war ein charismatischer Anwalt der katholischen Universität, der dort eine Gruppe junger Studierender um sich geschart hatte, die sogenannten Gremialistas, die ihn fast mystisch verehrten und während der Diktatur zahlreiche einflussreiche Regierungspositionen einnahmen. Guzmán selbst war vom kooperativen Autoritarismus Francos und vom traditionellen integralistischen Katholizismus inspiriert und fungierte während der Allende-Zeit als politischer Berater der rechtsextremen Terrororganisation Patria y Libertad. Das zentrale Anliegen der Ausarbeitung der neuen Verfassung war es, die Erfahrung der Allende-Zeit, also die Möglichkeit, dass eine linke sozialistische Regierung auf legalem, verfassungsrechtlichem Weg an die Macht kommt, zu verhindern. Erreicht wurde dies durch eine konstitutionell festgelegte politische Ungleichheit zugunsten der rechten Parteien und hohe demokratische Hürden zur Veränderung der politischen Spielregeln. So griff die Konstitution in die Zusammensetzung des Senats ein, da 9 Senatoren auf undemokratische Weise ernannt und somit die demokratisch erzielten Mehrheitsverhältnisse entscheidend verändert wurden. Daneben wurde über ein Gesetz mit Verfassungsrang ein binominales Wahlsystem eingeführt, welches automatisch die zweitstärkste Partei, im chilenischen Fall meistens das rechte Parteienbündnis, bevorteilte, sodass sich die durch Stimmenabgabe erzielten Mehrheitsverhältnisse nicht in gleichem Ausmaß in der Sitzverteilung im Parlament und im Senat niederschlugen. Dies macht es für das Bündnis der demokratischen Parteien nach 1990 praktisch unmöglich, die für eine Verfassungsänderung erforderliche Mehrheit von 60-66% zu bekommen, sodass sich die 3 Aspekte, designierte Senatoren, binominales Wahlsystem und hohe Mehrheiten für eine Verfassungsänderung, gegenseitig stützten und eine Abschaffung dieser undemokratischen Elemente nur in Zusammenarbeit mit den von ihnen begünstigten Parteien möglich gewesen wäre. Der politische Einfluss der dem Militärregime nahestehenden Parteien wurde somit konstitutionell abgesichert. Diese Verfassung funktioniert bis heute gemäß einem Ausspruch von Chaim Guzmán, dass man das Spielfeld so abstecken müsse, dass selbst wenn der ideologische Gegner an die Macht kommt, dieser sich aufgrund der politischen Spielregeln gezwungen sieht, eine Politik zu machen, die man selbst, also die neoliberale Rechte, ebenso machen würde. Die Verfassung erfüllt diesen Zweck bis heute nahezu in Perfektion. So gelangen den demokratischen Parteien in den letzten 30 Jahren zwar zahlreiche politische Verfassungsreformen, die designierten Senatoren und das binominale Wahlsystem sind unter anderem mittlerweile abgeschafft, aber das durchaus verständliche Hauptaugenmerk auf diese politischen Reformen verhinderte grundsätzliche Veränderungen des neoliberalen Wirtschaftssystems. Chile erzielte in der Demokratie zwar hohe Wachstumsraten und konnte die Armut deutlich reduzieren, das Land blieb aber weiterhin eines der sozial ungleichsten Länder weltweit. Dass die massiven Proteste ausgerechnet im Oktober 2019 diese ungeahnten Ausmaße annehmen würden, hat auch damit zu tun, dass erst seit einigen Jahren die ersten größeren Generationen von Arbeitnehmern in Rente gehen, die ihre Pension mit dem unter der Diktatur eingesetzten individuellen System der AFPs beziehen. Viele Familien erkennen erst jetzt die Auswirkungen einer staatlich verordneten Altersarmut. Ob es den aktuellen Protesten dabei wirklich gelingt, die Fesseln der Diktatur endlich zu sprengen, bleibt abzuwarten. Nach der anfänglichen Überraschung zeigt die politische Rechte in Chile jedenfalls ihre traditionellen Abwehrmechanismen. Die Proteste werden einerseits brutal niedergeschlagen, sodass es erstmals seit der Diktatur wieder zu massiven Menschenrechtsverletzungen gekommen ist, Zum anderen werden sie in der Öffentlichkeit kriminalisiert und der Diskurs in Richtung öffentliche Ordnung gelenkt, sodass die soziale Agenda mittlerweile nur noch zweitrangig erscheint. Gleichzeitig hat sich aber die historische Chance auf eine neue Verfassung in Chile eröffnet. Angesichts der Proteste haben fast alle politischen Parteien eine Einigung unterschrieben, die für April 2020 ein Plebiszit über die Frage vorsieht, ob die Bevölkerung eine neue Verfassung möchte oder nicht. Wenn in dieser Abstimmung die Option für eine neue Verfassung gewinnt, wonach es zurzeit aussieht, dann wird erstmals in der chilenischen Geschichte das Grundgesetz nicht vom Militär oktroyiert, sondern von Vertretern der Bevölkerung ausgearbeitet. Der Weg dorthin ist weiterhin steinig und es wird von der aktuellen Regierung und ihren Parteien so gut es geht blockiert werden. Aber allein die Möglichkeit einer neuen Verfassung verspricht einen Hoffnungsschimmer für die chilenische Gesellschaft. Denn nur über die konstitutionelle Verankerung von sozialen Rechten, die in der aktuellen Verfassung nicht eindeutig vorgesehen sind, lässt sich die neoliberale Grundausrichtung Chiles verändern. Dass der Neoliberalismus kein Rezept für gesamtgesellschaftlichen Fortschritt ist, dafür sind das Land und die aktuellen Proteste der beste Beweis. Ein Blick auf das aktuelle Chile kann also auch für die Zukunft Europas, in dem die soziale Ungleichheit ebenfalls zunimmt und neoliberale Rezepte von Privatisierung bis hin zur Idee der individuellen Meritokratie zahlreiche Fürsprecher besitzen, von entscheidender Bedeutung sein. Chile muss sich von der Last der Vergangenheit erst befreien, um den Weg in eine hoffnungsvollere Zukunft für große Teile der Gesellschaft zu öffnen. Ein genauer Blick auf den chilenischen Prozess kann dabei durchaus Erkenntnisse für die Zukunft der westlichen Welt insgesamt liefern. Von der anarcho-pazifistischen Graswurzelrevolution kommen wir zum RevoltMac, online zu finden unter revoltmac.org aus Bern. Die Redaktion veröffentlicht 2 bis 10 längere Analyseartikel im Monat, zum Beispiel zu Freihandel in Afrika, der Rechten in Polen oder eben zum viralen Kapitalismus am 11. März. Und diesen Artikel, in dem es natürlich um den Coronavirus geht, wollen wir euch jetzt vorstellen. Viraler Kapitalismus. Ganze Länder unter Quarantäne, Börsen stürzen ab, Schulen und Unis schließen, Menschen verlieren ihre Arbeit. Eine virale Krise des Kapitalismus versetzt die Welt in Starre und trifft die Schwächsten. Dagegen gilt es, Solidarität zu organisieren und linke Perspektiven stark zu machen. Der Schmuggel von Atemmasken boomt. Deutschland untersagt infolge die Ausfuhr medizinischen Materials und stoppt eine Fracht mit 240.000 Atemmasken an die Schweizer Grenze. Desinfektionsmittel sind ausverkauft und quasi nur mehr am Schwarzmarkt zu horrenden Preisen zu bekommen. In den Supermärkten war über Tage hinweg kein Klopapier zu haben. An den Börsen massive Kursstürze, in vielen Ländern kommt das Alltagsleben zum Erliegen. Italien wird de facto als Ganzes unter Quarantäne gestellt. Die Reisewarnungen, die andere Länder ausgeben, entsprechen in etwa denen für Kriegszonen. Seit gestern weiten sich die Vorsichtsmaßnahmen in Form von Universitätsschließungen, Veranstaltungsverboten und so weiter auch auf Deutschland, Österreich, die USA und weitere Staaten aus. Tausende Menschen verlieren infolge ihrer Arbeitsplätze, insbesondere in der Leiharbeit und prekärer Selbstständigkeit. Gleichzeitig rassistische Reaktion auf als chinesisch wahrgenommene Personen, dann auch auf Menschen, die generell als asiatisch oder iranisch einsortiert werden. Menschen im Nahverkehr setzen sich absichtlich nicht zu Menschen aus vermeintlichen Risikogruppen. Ein Niesen oder ein Husten in der Öffentlichkeit führt zu Streit und dem Aussetzen elementarer Solidarität. Was genau passiert da gerade? Wie gelang es einem Virus, die ganze Welt in Panik zu versetzen? Und was hat das mit Kapitalismus zu tun? Vertrauen wir auf die unterschiedlichen Modelle über die möglichen Ausbreitungsszenarien, wird die Ausbreitung des Virus kaum noch aufzuhalten sein. Die Frage ist nur, wie viele Menschen letztlich davon betroffen sein werden und wie viele daran sterben. Umso länger sich die Ausbreitung des Virus hinauszögert, umso eher lässt er sich aufgrund veränderter klimatischer Bedingungen, etwa der Sommerhitze in vielen Teilen der Erde, eindämmen. Gleichzeitig besteht die Hoffnung, dass rechtzeitig ein Impfstoff erfunden wird, um die Epidemie unter Kontrolle zu bekommen. Ein nicht unwahrscheinliches Szenario ist es aber dennoch, dass auch dieser Virus mit uns bleiben wird, wie die anderen üblichen Krankheiten, bakteriell oder viral. Der Grad der Integration der Gesellschaft im globalen Rahmen führt eben dazu, dass lokale Ausbrüche von infektiösen Krankheiten schnell zu globalen Epidemien führen können. 2009 schaffte es das H1N1-Virus in 9 Tagen über den Pazifischen Ozean, obwohl Modelle von Monaten ausgingen. Und seit der SARS-Pandemie 2003 hat sich etwa der Flugverkehr allein in China verzehnfacht. Was wir über das aktuell alle Berichterstattungen dominierende Virus wissen, ist, dass es eine Mutation der Coronaviridae ist, die auch schon für die als SARS und MERS bekannte Epidemien verantwortlich waren. Wenn wir uns epidemische Ausbrüche der letzten Jahre anschauen, dann handelt es sich meistens um Mutationen der Coronaviridae oder der Influenza, Vogelgrippe, Schweinegrippe und so weiter. Ebola aus der Gruppe der Filoviridae stellt eine Ausnahme dar. In allen Fällen kommt es irgendwann zu einer Übertragung vom Tier auf den Menschen. Das neuartige Virus, welches die Erkrankung namens Covid-19 auslöst. Es ist deshalb brandgefährlich, weil Trägerinnen im Unterschied zu SARS oder ähnlichen Viren schon ansteckend sind, bevor sie überhaupt Krankheitssymptome aufweisen. Das erschwert klarerweise die rechtzeitige Identifikation von Trägerinnen enorm und ist ein wesentlicher Grund der raschen Ausbreitung. Über den Ursprung des Virus können wir bisher nur spekulieren. Allerdings, auch bei diesem Virus ist eine nicht zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit, dass kapitalistische Landwirtschaft und Massentierhaltung die Entstehung und Verbreitung des Virus massiv gefördert haben. Zum einen schwächt die Abholzung großer Waldflächen die natürlichen Schranken von Wäldern gegen Übertragungen, kombiniert mit der Suche nach immer exotischeren Tieren zum Verzehr. Der Coronavirus könnte im Markt von Wuhan für exotische Tiere ausgebrochen sein und der Auslagerung der Fleischproduktion auf fabrikmäßige Zulieferer an Waldrändern steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Nutztiere neuartige Viren fangen und diese sofort übertragen. Andererseits fördert die profitgetriebene Massentierhaltung die Entstehung und Verbreitung von Viren und Epidemien innerhalb des Tierreiches, da die Tiere nicht nur unter den brutalsten und unhygienischsten Bedingungen hochgezüchtet werden, was die Virenübertragung und Ausweitung extrem fördert, sondern auch Effizienzgründen eine Monokultur bei der Züchtung bevorzugt wird, die zusätzlich eine Ausbildung von Resistenzen der Tiere verringert. Gleichzeitig gibt es kaum Mechanismen, die eine wirklich weltumfassende Pandemie angemessen wären und die koordinierte und effektive Maßnahmen im Sinne der Allgemeinheit treffen könnten. Zentraler Grund: Die medizinische Forschung ist im neoliberalen Kapitalismus genauso privatisiert wie der Gesundheitssektor. Das wirkt sich in massivem Umfang auf die Behandlung der Betroffenen aus. Italiens kaputtgesparter Gesundheitssektor ist schon jetzt komplett überlastet und beschränkt funktionsfähig. Deutschland ist hier offensichtlich nicht viel besser gestellt. Auch aus anderen Ländern werden Engpässe und Überlastungen gemeldet. Die profitgetriebene, privatisierte medizinische Forschung führt dazu, dass Forschung und Produktion von Medikamenten und Impfungen nicht im Sinne des Allgemeinwohls, sondern gemäß der Profitlogik getätigt werden. Viele Informationen werden nicht weitergegeben, die Medikamente oder zumindest die Forschung dazu existiert am ehesten noch dort, wo sie am wenigsten gebraucht würde, um den wirklichen Ausbruch solcher Epidemien zu verhindern. Letztlich wird auch in der Pharmaindustrie nur dort geforscht und entwickelt, wo und wann es einen Profit verspricht. Dabei ist es bei Ausbruch einer Epidemie oder Pandemie schon zu spät. Forschung, Aufklärung, Verbreitung müssten schon längst zuvor organisiert und längerfristig geplant, Investitionen dauerhaft getätigt werden, wenn es denn daran gelegen wäre, möglichst viele Menschen vor einer epidemischen oder pandemischen Krankheit zu schützen und deren Effekt abzumildern. Die Kapazitäten hierfür hat die Menschheit schon längst. Es ist die kapitalistische Logik, die ein solches Vorgehen verhindert, denn Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln ist teuer und eine profitträchtige Nachfrage nach diesen Maßnahmen gibt es in kapitalistischen Verhältnissen nur, wenn eine Epidemie ausbricht, wenn es also schon zu spät ist. Und auch dann zählt das Geld. Ein Interesse an einem effektiven Schutz, an einer Sorge für einen Großteil der Menschen gibt es im Kapitalismus aber nicht. Auch nicht im Angesicht einer Pandemie. Am 10. März verkündete die EU-Kommission die Bereitstellung eines 25 Milliarden Euro Fonds zur Bearbeitung der Corona-Krise. Davon sollen immerhin 140 Millionen Euro direkt in die Forschung gehen. Die restlichen Milliarden sind dazu da, dass die europäische Wirtschaft den Turbulenzen trotzen kann. Nachdem sich die Organisation Erdöl exportierender Länder und Russland Anfang dieser Woche nicht auf eine gemeinsame Förderbremse wegen Corona-bedingten Einbruch der Ölnachfrage Chinas einigen konnten, wurde das Virus quasi zusammen mit dem massivsten Einbruch des Ölpreises seit 1991 Auslöser eines Kurssturzes an den Börsen weltweit. Die Wachstumsprojektionen der meisten Länder wurden für 2020 schon vor dem Einsturz des Ölpreises nach unten revidiert. Jetzt werden die Prognosen noch düsterer. Die Entwicklungen führen die Fragilität der globalen kapitalistischen Gesellschaftsformation sehr deutlich vor Augen. Die Weltwirtschaftskrise 2007, 2008 und folgende ist eben nur oberflächlich überwunden worden. Ein vergleichsweise zufällig losgetretenes Ereignis reicht womöglich, erneut eine ausbuchstabierte Weltwirtschaftskrise vom Zaun zu brechen. Andererseits, keineswegs sind alle Menschen gleich vom Virus betroffen. Während nun Konjunkturpakete für die Wirtschaft, ließ die Kapitalistinnen herausposaunt werden, regnen keine Sozialpakte für den Großteil der Werktätigen. Schon jetzt wurden zahllose Messen abgesagt und damit das Einkommen zahlloser Arbeiterinnen, die ohne Verträge oder auf Honorarbasis angestellt sind, vernichtet. Alle, die können, sollen Homeoffice machen, heißt es. In Deutschland kann man sich per Bildaufnahme seines Krankenausweises aus der Ferne eine Krankenbescheinigung für die Arbeit ausstellen lassen. Welche Fürsorge! Aber was ist mit denen, die prekär oder informell arbeiten? Was ist mit prekär selbstständigen Kulturarbeiterinnen jetzt, wo viele Kulturveranstaltungen abgesagt sind? Was ist mit prekären Übersetzerinnen, Akademikerinnen, Leiharbeiterinnen? Was sollen diejenigen machen, die sich Ausfälle an Arbeitstagen oder medizinische Diagnosen in Ländern mit noch krasser privatisierten Gesundheitssystemen wie den USA nicht leisten können? Die große Politik schweigt. In Italien sind landesweit Arbeiterinnen in Streik getreten, weil nicht genügend Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen im Sinne der Arbeiterinnen getroffen werden. In und um über 25 Gefängnissen brachen Aufstände aus, weil den Angehörigen der Kontakt verweigert wird. Es gibt schon Tote. Das Harvard College ruft alle Studierenden dazu auf, innerhalb von 5 Tagen ihre Schlafsälen und Campuswohnungen zu verlassen. Alle Kurse finden nur noch online statt. Zur Frage danach, wie da Studierende, die kaum Geld oder andere Unterkünfte zur Verfügung haben, organisieren sollen, heißt es lapidar: It may take some time before financial issues are settled. Auch in Deutschland und Österreich werden immer mehr Schulen geschlossen. Welche Eltern können sich Homeoffice oder Abwesenheit von der Arbeit leisten, um sich um die Kinder zu kümmern? Während sich das Virus derzeit noch exponentiell steigend ausbreitet, haben das kapitalistische System und seine politische Verwaltung bisher nicht viel mehr zu bieten als kaputtgesparte Gesundheitsinfrastruktur sowie recht grobe und ziellose Quarantänemaßnahmen und Verhaltensempfehlungen, die eine weitestgehende Individualisierung der Folgen beinhaltet. Ausgenommen natürlich die Unternehmerinnen, um die sorgt man sich ganz besonders. Die Bevölkerung selbst soll sich voneinander fernhalten, außer bei prekären Jobs und auf dem Weg dorthin in überfüllten Nahverkehrsmitteln. Sogar die WHO, immerhin eine der größten und wichtigsten internationalen Gesundheitsorganisationen, empfiehlt neben dem Händewaschen die soziale Distanzierung. Wer kann, der isoliere sich, der Rest desinfiziere eben die Hände, falls Desinfektionsmittel noch erschwinglich zu bekommen sind. Was dieses Drängen auf soziale Isolation gerade im Kontext von Care-Arbeit mit älteren Menschen oder mit Menschen mit anderen Erkrankungen bedeuten wird, in Zeiten von Vereinsamung vieler Menschen, all dies wird sich erst mit der Zeit zeigen. Die kapitalistische Medienlogik, Sex Sales, Panic Sales, Spectacle Sales, macht mit. Es herrscht ein Informationschaos, dessen Ausmaß oszilliert zwischen exzessiver Panikmache, die meisten von uns werden erkranken, viele Junge und Alte werden sterben und der Reling. Eine normale Influenza ist viel gefährlicher, die meisten Menschen werden kaum mal leichte Symptome haben. Stimmen, die hier auf die Marginalisierten, die Menschen mit chronischen Erkrankungen, die Menschen in sehr prekären Arbeitsverhältnissen ohne Kündigungsschutz und so weiter hinweisen, bleiben weit dahinter zurück. Im Gegenteil, ihnen dröhnt noch rechte Geiferei entgegen. Der Neurechten Internationalen in den USA, Italien, Frankreich, der Schweiz, Spanien, Ungarn, Deutschland und Österreich schäumt schon der Mund. Die Geflüchteten, die Chinesen, die Afrikaner. Dank Merkel, Grenzen zu. Wir alle Linken müssen gegen diese kapitalistische Bankrottpolitik gegenüber dem Sozialen und dem Versuch der reaktionären Kapitalisierung angesichts der Corona-Krise entschieden entgegentreten und klarmachen. In der heutigen neoliberalen Welt ist die Entstehung viraler Pandemien durch kapitalistischen Raubbau und Massentierhaltung viel wahrscheinlicher geworden. Ihre Ausweitung hingegen geht aufgrund der Globalisierung viel schneller vor sich. Daran hat aber wiederum nicht eine abstrakte Globalisierung Schuld. Der Hund liegt darin begraben, dass es im neoliberalen Weltkapitalismus einfach kaum präventive Maßnahmen und Vorbereitungen für den Umgang mit solchen Pandemien im Sinne des Allgemeinwohls gibt, da sie aus der Perspektive privater Pharmaindustrien und Gesundheitssysteme nicht profitabel sind. Das gilt für die jetzige Corona-Krise genauso wie für die weltweite Klimakrise. Nach dieser Logik fordert auch der Multimilliardär Bill Gates jetzt massive öffentliche Investitionen und die teilweise Aussetzung kapitalistischer Marktlogiken, um dem Virus beizukommen. Was er freilich nicht sagt, dass es genau Menschen wie er waren, die zu der aktuellen Krise und zur stetigen Kommodifizierung des Gesundheitssektors und aller anderen Gesellschaftssphären beigetragen haben. Kurzfristig müssen wir alles Erdenkliche dafür tun, dass auch diese Krise des Kapitalismus, die wortwörtlich eine virale ist, nicht auf der Rücken der vulnerabelsten und schwächsten, prekären Arbeiterinnen, Rentenaufstockerinnen, Frauen, Refugees, chronisch Kranke, behinderte Menschen ausgetragen wird. Es muss Sozial- und Sorgepakete statt Konjunkturpakete geben. Dafür zahlen müssen die, die das Geld haben. Keine prekäre oder Reproduktionsarbeiterin darf die Lasten allein tragen. Es müssen soziale Sorgemechanismen und Auffangnetze eingefordert und organisiert werden. Mittel- und langfristig müssen wir auf eine Revolutionierung der Gesundheitssysteme und der Pharmaindustrie und nicht zuletzt von Landwirtschaft und Tierhaltung drängen, weg von einer Profitorientierung hin zu einer Gemeinwohlorientierung. Nur die Perspektive und Organisation einer solchen antikapitalistischen und internationalen Solidarität wird auch letztlich den dunklen Horizont neurechter Hetze und Menschenverachtung dorthin verfrachten, wohin er gehört. Auf dem Müllhaufen der Geschichte. Musik. Vom viralen Kapitalismus kommen wir zur CDU und ihrem Verhältnis zur AfD und einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom 18. Februar. Der Artikel heißt: Nächstes Jahr in Magdeburg. Seit Monaten diskutiert die CDU in Sachsen-Anhalt ihr Verhältnis zur AfD. Im Juni 2021 stehen dort Landtagswahlen an. Die zeitlichen Abstände, in denen Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef und Innenminister Holger Stahlknecht zum Mittel des Machtwortes greifen muss, werden kürzer. Anfang Februar, kurz nach dem gescheiterten rechten Kupp in Thüringen, war es wieder soweit. CDU-Fraktionsvize Lars-Jörn Zimmer ließ via ZDF wissen, man könne 25% der Wählerschaft nicht dauerhaft ausgrenzen, weshalb er eine CDU-Minderheitsregierung unter Tolerierung der AfD für absolut denkbar halte. Doch auch die bisherigen Interventionen des CDU-Landeschefs konnten die Debatte um eine Kooperation der CDU mit der AfD in Sachsen-Anhalt nicht beenden. Bereits im vergangenen Jahr hatten Zimmer und sein Parteikollege Ulrich Thomas nach der Europawahl dem Landesvorstand der CDU ein Papier vorgelegt, in dem eine Annäherung an die AfD befürwortet wurde. Es gelte, so die Autoren damals, das Nationale mit dem Sozialen zu versöhnen. Seit ihrem 24,3% Wahlerfolg im März 2016, bei dem die AfD der CDU sicher geglaubte Bastionen in den Wahlkreisen vor allem im Süden des Bundeslandes abjagte, gab es in der Landes-CDU Versuche, das Ruder nach rechts zu ziehen. Von der Zustimmung einiger CDU-Landtagsabgeordneter zur Einsetzung einer Linksextremismus-Enquete über Fälle der Kooperation zwischen CDU und AfD in einem Kreistag bis zu gegenseitigen Sympathiebekundungen zwischen dem Chef der Werteunion im Land, Ingo Gondrow, und dem AfD-MDL, Volker Olentschak. Immer wieder erweist sich, dass die CDU den Positionen der AfD näher steht als der eigenen, gleichwohl ungeliebten Kena-Koalition mit SPD und den Grünen. Als Ende Dezember herauskam, dass ein CDU-Kreisvorstandsmitglied eine nationalsozialistische Vergangenheit hat und rechtsextreme Tattoos zur Schau stellt, tauchte der CDU-Landesvorstand zunächst ab und ließ den Fall des Robert Möritz, von Aufforderungen, sich zu erklären, abgesehen, laufen, bis dieser von selbst die CDU verließ. Holger Stahlknecht, ehedem Staatsanwalt und Reserveoffizier der Bundeswehr, möchte in der Öffentlichkeit gern als Law-and-Order-Politiker mit klarem, konservativem Profil wahrgenommen werden. Doch die gescheiterte Berufung des Chefs der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, zum Innenstaatssekretär und die Polizeipannen im Umfeld des antisemitischen Anschlages von Halle lassen Stahlknecht dem Ambitionen auf das Ministerpräsidentenamt nachgesagt werden, derzeit geschwächt dastehen. Um die innere Verfasstheit der Landes-CDU zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, dass die Partei ihre Funktionsträger auf Landesebene aus dem Umfeld mittelständischer Unternehmen und Handwerker rekrutiert. Ein konservativ-liberales Bürgertum existiert in der CDU Sachsen-Anhalt nicht. Dies bekommt der CDU-Landrat des Burgenlandkreises mit Sitz in Naumburg, Götz Ulrich, zu spüren. Er fordert seit Monaten eine scharfe Abgrenzung der CDU zur AfD, stand damit aber in der Vergangenheit allein da. Wenn er über die vergleichsweise progressive Integrationspolitik unter seiner Regie im Süden Sachsen-Anhalts spricht, erntet er aus seiner eigenen Partei eisige Schweigen. In der Woche nach der Farce von Thüringen äußerte er in der Mitteldeutschen Zeitung die Befürchtung, rechtskonservative Kreise könnten sich ermuntert fühlen, den Kompass der CDU zu verschieben. Da eine aktuelle Umfrage für Sachsen-Anhalt nicht vorliegt, sei auf die statistische Kumulation der Wahlkreisprognosen verwiesen. Demnach käme die AfD derzeit auf rund 25% der Stimmen. Da die Linkspartei im Gegensatz zu Thüringen bei etwa 18% stagniert, ist eine rechnerische Mehrheit für ein Kooperationsprojekt CDU-AfD durchaus gegeben. Die AfD tut derzeit das ihre dafür, die Kanäle zur CDU offen zu halten. Erkennbar ist man in der AfD-Landtagsfraktion in Magdeburg um rhetorische Abrüstung bemüht. Gleichwohl Landespartei und Fraktion der AfD Sachsen-Anhalt von Beginn an zu den engsten Gefolgsleuten Björn Höckes zählten und das neue rechte Institut für Staatspolitik mit Sitz im Saalekreis als strategischer Ratgeber der Fraktion gilt, hat man nach dem Abgang des schillernden ehemaligen Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, begriffen, dass sich eine gewisse Mäßigung der politischen Tonlage unter Beibehaltung offen rechtsextremer Positionen im Hinblick auf die CDU auszahlen kann. Jene Akteure in beiden Parteien, die langfristig auf eine Kooperation setzen, werden aus den strategischen Fehlern bei der Durchsetzung des rechten Coup in Thüringen gelernt haben, dass eine solche Kooperation langfristig politisch vorbereitet werden muss. Dazu würden seitens des rechten Flügels der CDU, das zu etablierende Narrativ gehören, man kooperiere aus staatspolitischer Verantwortung mit den Pragmatikern in der AfD, um deren Wählerschaft einzubinden. Diese Brücke könnte die Werteunion bauen. Kein ganz auszuschließendes Szenario für Sachsen-Anhalt. Die in Thüringen einmal geöffnete Tür zu einer Kooperation zwischen CDU und AfD wird sich in Ostdeutschland langfristig auch dann nicht mehr schließen lassen, wenn es in Thüringen bei dieser schwarz-blauen Kurzzeitepisode bleibt. Wer eine direkte Machtpartizipation der AfD in Sachsen-Anhalt verhindern will, muss versuchen, das Wahlergebnis der Partei bei den kommenden Landtagswahlen auf 20-22% zu drücken. Eine notwendige, schwere, fast unlösbare Aufgabe. Das war der linke Medienspiegel im März 2020. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblogs.org. Und tschüss.